Mein Bruder Winnetou traf bereits am nächsten Morgen ein, als ich noch beim Café saß. Natürlich brachte er mein Pferd mit. Voll Ehrerbietung wurde er von Tresco begrüßt und zuvorkommend bediente Mutter Thick den roten Mann, obwohl er nur mein Glas Wasser gebeten hatte. Ich erzählte ihm, was geschehen war und weshalb ich ihn hatte holen lassen. Bald erschienen auch Dick Hammerdall und Pitt Holbers, bei deren Anblick sogar in Winnetous Augen ein Lachen kam. Ich bot den beiden Männern meine finanzielle Hilfe an. Nein, nein. Besten Dank, verehrter von Shatterhand. Wir brauchen aber euer Geld nicht. Im Gegenteil, wir können euch was borgen, wenn es nötig sein sollte. Hier, seht her. Und wenn der Beutel voll nicht reicht, der lange hat auch noch einen. War eine gute Idee von dir, Dicker. So schlau waren wir nämlich, Sir, nur die Wertpapiere in die Umhängetasche zu tun. Einige tausend Dollar haben wir uns in Goldstücke umwechseln lassen und sie hier in diese Beute gesteckt. Wir können alles bezahlen, nicht wahr, Langer? Sogar noch mehr, wenn es sein muss, Dicker. Wir erledigten gemeinsam alle nötigen Einkäufe und dann suchte ich noch einmal Mr. Wallace auf, dem ich die Sache mit den gestohlenen Schecks erzählte. Das ist ja eine böse Geschichte, Sir. Ich werde sofort die Sperre für alle Schecks anordnen, die von Grey & Wood ausgestellt sind. Sie werden besonders scharf geprüft. Vor allen Dingen wollen wir jetzt die Polizei benachrichtigen. Nein, Sir, die Polizei brauchen wir nicht. Aber das ist... Ich bitte Sie, die ganze Angelegenheit mir zu überlassen. Ich habe auch einen Detektiv der Staaten bei mir und bin sicher, dass wir das Gesindel fassen werden. Wie Sie wünschen, Mr. Shatterhand. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie gefährlich sein? Ja, ich möchte noch einige Auskünfte, Mr. Wallace. Bitte. Old Shorehand war doch auf seinem Ritt zum Fort Terret von Apanachka, dem jungen Häuptling der Comanchen, begleitet worden. Ja, das hat er mir erzählt. Wo ist dieser Indianer hin? Wo hat er sich von Shorehand getrennt? Sie sind von Fort Terret miteinander zum Rio Pecos geritten, wo sich Apanachka von ihm verabschiedet hat, um zu seinem Stamm zurückzukehren. So. Das überrascht mich etwas. Wissen Sie vielleicht auch, welchen Weg Old Shorehand eingeschlagen hat? Er ist mit dem Schiff bis Topeka gefahren und wollte dann zu Pferd am Republican River hinauf. Dachte es mir. Was für ein Pferd hat er? Das Pferd, das Sie ihm geschenkt haben, Sir. So ist er gut beritten. Ja, ich hoffe, bald seine Spur zu finden. Da kann ich Ihnen vielleicht einen Tipp geben. Es gibt zwei Tagesritte am Republican River hinauf, an dessen linkem Ufer eine große Farm, die Shorehand regelmäßig aufsucht, wenn er in diese Gegend kommt. Der Besitzer heißt Fenner. Das ist ein wertvoller Hinweis, Sir. Ich danke Ihnen. Und jetzt muss ich mich endgültig verabschieden. So wünsche ich Ihnen allen recht viel Glück, Mr. Shatterhand. Danke, Sir. Im Gasthof fragte ich Mutter Sick nach der Rechnung. Die Gute war darüber so gekränkt, dass ich Mühe hatte, sie zu beruhigen. Ihr seid ja störrisch wie ein Maulesel, Mr. Shatterhand. Wenn ihr mir durchaus etwas geben wollt... So gebt mir etwas, was kein Geld ist. Was ich als Andenken an meinen berühmtesten Gast aufbewahren kann. Und das wäre? Eine Locke von eurem Haar. Eine Locke? Von mir? Ich habe euch wohl nicht recht verstanden, Mutter Sick. Doch, doch. Ich bitte um eine Locke eures Haares. Ja, das ist mir auch noch nicht passiert. Ja. Darf ich also, Sir? Ach, na ja. Kann es auch keiner sehen? Nein, nein, braucht euch doch nicht zu zieren wie eine Ziege am Strick. Bin doch kein junges Mädchen mehr. Eben, deswegen wundert es mich. Stillhalten jetzt. So, dankeschön. Die kommt in einem Medaillon. Auch das noch. Und jeder Gast, der sie sehen will, kriegt sie zu sehen. Du lieber Himmel. Oder soll ich sie lieber unter Glas an die Wand hängen? Was meint ihr? Nein, dann ist das Medaillon noch besser. Habt recht, Sir. Von der Wand kann sie zu leicht gestohlen werden. Nochmals, schönen Dank.